1. Samuel 15, Vers 23. You don't have to turn there. Ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen. But it says that rebellion is as witchcraft. Aber es sagt dort, dass Rebellion oder Ungehorsam wie Zauberei ist. It's as bad as witchcraft. Es ist eigentlich genauso schlimm wie Zauberei. And stubbornness is as bad as idolatry. Und Widerstreben oder Halsstarrigkeit ist so schlimm wie Götzendienst. Some even believe that rebellion is a form of witchcraft. Manche glauben sogar, dass Rebellion gegen Gott eine Art von Zauberei ist. Because rebellion is to live my life independently of God. Denn Rebellion bedeutet, ich lebe mein Leben unabhängig von Gott. John chapter 16, it says the Holy Spirit is moving through the world. In Johannes 16 heißt es, dass der Heilige Geist durch die Erde zieht. It's convicting people. Und dass er Leute überzeugt. Of the reality of God. Überzeugt von der Realität Gottes. Of faith and righteousness. Über Gerechtigkeit und über Glauben. And judgment to come. Und auch über das Gericht, das doch Psalm kommt. Psalm 19 says that creation speaks every day of the reality of God. Psalm 19 spricht davon, dass die Schöpfung jeden Tag von der Wirklichkeit Gottes erzählt. In Romans 1 Paul bears witness to this. Und auch in Römer Kapitel 1 spricht Paulus davon. That the righteousness of God is revealed against all ungodliness. Dass die Gerechtigkeit Gottes gegen alle Ungöttlichkeit zeugt. Ungodliness is simply independence of God. Denn Gottlosigkeit bedeutet einfach nur, unabhängig zu sein von Gott. Doesn't mean you're a bad person. Das bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. You might be the most wonderful moral person. Vielleicht bist du ein ganz wunderbarer Mensch, ein sehr moralischer a wonderful Mensch. Husband. Ein ganz toller Ehemann. A wonderful businessman. Ein guter Geschäftsmann. With 15 kids that all love you. Der 15 Kinder hat und sie lieben dich alle heiß. And the community respects you. Und deine Umgebung, deine Nachbarschaft respektiert but dich. You live your life independent of God. Aber du lebst dein Leben ohne Gott. In Psalm 17, verse 15, verse 14 and 15. Und Psalm 17, Vers 14 und 15. Says that the men of this world sagen, dass die Menschen dieser Welt have their portion in this life. Ihren Anteil haben in diesem Leben. But godliness is to live in dependence on God. Aber Frömmigkeit oder Glauben bedeutet in Abhängigkeit von Gott zu leben. That's why Paul said to Timothy in 2 Timothy 4:8. Und deswegen sagt Paulus auch zu Timotheus, 2. Timotheus 4:8. He said, exercise yourself in godliness. Er sagt, übe dich in der Frömmigkeit. I mean, physical exercise has some profit. Also körperliche Betätigung hat natürlich seinen Profit, seinen but Vorteil. Ein bisschen. But godliness. Aber Gottseligkeit, to exercise yourself in it, sich darin zu üben, profits you immensely. Das bringt also wirklich einen Riesengewinn. So we're talking about exercising ourselves in dependence on God. Und so könnte man davon sprechen, es geht darum, sich zu üben in einer Abhängigkeit von Gott. And every situation that we go through, und durch jede Situation, durch die wir durchgehen, ist eine Gelegenheit dazu. We don't have to look for them. Man muss nicht nach Gelegenheiten suchen. They just come. Sie kommen auf dich zu. Never pray for trials. Man betet ja nie für Prüfungen oder Schwierigkeiten. Said, in this world you're gonna have tribulation. Weil Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Trübsal. You don't have to ask God for them. They're gonna come. Don't worry. Man muss Gott nicht darum bitten, die kommen ganz von alleine. I want to look at some verses on the Leinwand. Und ich würde mir gerne ein paar Verse auf der Leinwand anschauen. And we read this before, Galatians 5:14. Und wir haben das schon mal gelesen, Galater 5,14. The entire law is summed up in a single command. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Right? In this version it says it's a command. Und in meiner Version heißt es eben, dass es ein Befehl ist. To ignore this command is to be in rebellion against God. Und diesen Befehl, dieses Gebot zu überbrechen, bedeutet Rebellion gegen it Gott. It comes from Leviticus 19:18. Und das ist aus dem dritten Buch Mose 19, Vers 18. Love your neighbor as yourself. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Let's go to the next verse. James chapter 4, verse 10. Jakobus 4, Vers 10. Humble yourself before the Lord. Demütigt euch vor dem Herrn. This is another command. Auch eine Befehlsform. And he will lift you up. Und er wird euch erhöhen. To ignore this, wenn man das missachtet, is also to be in rebellion. Bedeutet auch, gegen Gott zu rebellieren. Let's not take it so personal and not get offended that we are born in rebellion. Wir dürfen das nicht so persönlich nehmen und uns da wirklich daran stoßen, denn wir werden ja geboren in eine Rebellion. Psalm 58, verse 3. Psalm 50, says that 58, 3. We came out of the womb of our mother speaking lies. Da heißt es, wir kamen schon aus unserem Mutterleib heraus als Lügner. So don't be offended today. Also darf man sich das nicht, also this word rebellion offends you. Sich da persönlich jetzt so angegriffen fühlen, wenn das Wort Rebellion hier vorkommt. Because maybe that's rebellion. Denn vielleicht ist ja das alleine schon die Rebellion. Und mein Gebet heute Morgen would ist, be thinking of our lives. Dass wir alle über unser Leben nachdenken. Not somebody else's. Nicht über das Leben eines Not anderen like, Menschen. Oh, I'm so glad my husband's here. Nicht super, dass mein Mann heute mitgekommen ist. Oh, I'm so glad my teenager's here. Oder dass mein Sohn oder meine Tochter da sind. I'm so glad I'm here. Nein, dass jeder für sich sagt, ich bin so froh, dass ich heute da bin. Because weil, there is rebellion in every single one of us. Weil in jedem von uns eine Rebellion and steckt. It hides there, und sie versteckt and sich it can dort. Stay there our entire life. Und sie kann sich unser ganzes Leben lang in uns verstecken. Israel, that went out of Egypt, Israel das aus Ägypten auszog, out of some 1,200,000 people, aus vielleicht geschätzten 1,2 Millionen Menschen, or more, vielleicht waren es sogar mehr, only two. Waren es nur zwei, were not rebellious. Die nicht gegen Gott rebellierten. That's not 1%. Das ist nicht 1%. That's not one out of 1,000. Das ist nicht einmal ein Promille. That's not one out of 10,000. Oder eins von 10,000. That's not one out of 100,000. Auch nicht einer aus 100,000. That's one almost out of a million. Das ist fast eins von einer Million Menschen. And to sit here today and to believe that there's no rebellion in me. Und hier zu sitzen und zu glauben, in mir steckt nicht so eine Rebellion, is already rebellion. Allein das ist schon eine Rebellion. And I want the Holy Spirit to speak to this morning. Und ich möchte, dass der Heilige Geist heute Morgen last zu uns Sunday, spricht. Last Sunday, in the evening, the whole church got on our knees. Letzten Sonntag am Abend, wir haben uns als ganze Gemeinde hingekniet. I'd like to do it this morning. Und ich würde es gerne heute Morgen But auch I would tun. Like to prepare us. Aber ich möchte uns gerne darauf vorbereiten. I want us to be set free. Und ich möchte, dass wir wirklich freigesetzt werden. Das hat ja nichts mit irgendjemand anderem zu tun, sondern es ist etwas zwischen dir und zwischen Look Gott. What the New Living Translation says. Und schaut mal, was die Neues Leben Übersetzung and sagt. How it translates James 4:10. Und wie sie diesen Vers Jakobus 4:10 wiedergibt. When you bow down before the Lord, wenn du dich vor dem Herrn beugst and admit your dependence und deine Abhängigkeit zugibst, on him, deine Abhängigkeit von ihm zugibst, he will lift you up, dann wird er dich erhöhen and give you honor, und wird dich ehren. When was the last time you experienced the lifting up of God? Wann war es das letzte Mal, dass du diese Erhöhung durch Gott erfahren when hast? When you honestly said, this is God. Wo du dir wirklich gesagt hast, das ist jetzt Gott, der mich he erhöht. Drew near to me. Er hat sich mir genaht. I sensed it. Und ich habe es gespürt. I can't explain it, but ich kann es irgendwie nicht erklären. I just felt like, lifted up. Aber ich habe es irgendwie so, ja, war es wie ein Hochheben? Exactly. Ja, genau so war das. That's right. I felt like I was lifted up. Es war so, als ob mich jemand hochgehoben in hätte. In my spirit. In meinem Geist. Irgendwie war ich wirklich auf einmal erfüllt mit viel Freude und mit Frieden. Let's go further. Gehen wir weiter. Look at verse 11. Und wenn ihr euch den Vers 11 anschaut, and look what he goes right into. Und wo er dann mitten hineingeht, brothers, do not slander one another. Redet nicht wiedereinander, Brüder. Now don't think of anybody else. Think of yourself. Also denkt es nicht an andere, sondern denkt wirklich an euch. Anyone who speaks against his brother, jeder der gegen seinen Bruder redet, or judges him, oder seinen Bruder richtet, speaks against the law, redet and judges it. Wider das Gesetz und richtet das Gesetz. Does that sound complicated? Klingt das irgendwie kompliziert? Let's go to verse 12. Vers 12. When you judge the law, wenn du aber das Gesetz richtest, and it means when you judge the essence of the law. Und das bedeutet, wenn du also den Inhalt dessen, was das Gesetz sagt, richtest, you are not keeping it, dann hältst du es nicht, but sitting in judgment of it. So bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. And we'll just stay right there for a moment. What it's saying is, when you judge the command, Und es heißt, also wörtlich, oder in der Bedeutung, wenn du das Gebot richtest. Let's start all over. When you speak against somebody, wenn du also gegen jemanden sprichst, anybody, egal wer es ist, you are speaking against the essence of the law, dann sprichst du gegen den Inhalt des Gesetzes, which says, love your neighbor as yourself. Und das Gesetz sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Think of this. When we speak against somebody, also wenn du gegen jemanden bist und sprichst, we have disregarded the entire Old Testament. Dann haben wir das gesamte Alte Testament missachtet. Because the entire Old Testament is summed up in one sentence. Denn das gesamte Alte Testament ist in einem Satz zusammengefasst. Love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. The entire New Testament is summed up in one sentence. Und das ganze Neue Testament ist auch in einem Satz zusammengefasst. Love your neighbor. Liebe deinen Nächsten. As Christ loved you. So wie Christus dich geliebt hat. To speak against each other. Also gegeneinander zu sprechen, to speak against your situation, oder gegen die Situation, in der du bist, to complain, sich zu beschweren, is rebellion. Bedeutet Rebellion. We'll get into that. If I say where was I, bring that back up. Okay, let's look at the bottom. In other words, when we choose to disregard Leviticus 19:18, wenn wir also dafür entscheiden, 3. Mose 19, 18 zu missachten. Love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. You are not living in obedience. Dann lebst du nicht im Gehorsam, but in rebellion, sondern in Auflehnung oder in Rebellion gegen now we, Gott. Now we get a pretty good picture of how much rebellion can be in each one of us on a daily basis. Und jetzt haben wir ein ziemlich gutes Bild davon, wie viel Rebellion in uns in jeden Tag steckt. It just kind of comes in like a bad smell. Und das kommt irgendwie rein, wie so ein schlechter Geruch. Let's go to the next verse. Der nächste Vers. Galatians 5:14. The entire law is summed up in a single command. Galater 5, Vers 14. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Love your neighbor as yourself. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And when I ignore that, und wenn ich das also ignoriere, I have ignored the entire Old Testament. Habe ich das gesamte Gesetz, das Alte Testament, missachtet. And I have basically said to God, und im Grunde habe ich zu Gott gesagt, I'm not interested in what you say. Mich interessiert das nicht, was du sagst. And that's rebellion. Und das ist Rebellion. Let's go further. And look at verse 12. There is only one lawgiver and judge, and the one who is able to save and destroy. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der euch zu erretten und zu verderben vermag. And that means God decides who receives mercy and who receives judgment. Das bedeutet also, dass Gott entscheidet, wer Gnade und wer Gericht empfängt. Let's go further. But you, who are you to judge your neighbor? Du aber, wer bist du, dass du deinen Nächsten richtest? That's speaking to all of us. Und das spricht zu uns allen. Again, don't think of anybody, because if you keep thinking of somebody else, also hör auf damit an andere zu denken, denn wenn du an andere denkst, you're gonna leave unchanged. Dann wirst du hier rausgehen und es wird sich nichts bei dir verändert haben. And this means, let's read again. But you, who are you to judge your neighbor? Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Means, but who are you to decide who receives mercy and who receives judgment? Das bedeutet, wer bist du, dass du entscheiden könntest, wer Barmherzigkeit und wer Gericht empfangen wird? And who are you to regard someone as unworthy of my grace? Und wer bist du, dass du entscheidest, dass jemand unwürdig ist meiner Gnade? Let's go a little further. Okay, this is Psalm 50. Aus Psalm 50. I wonder if Sebi can play a little piano to this psalm. It's such a beautiful psalm. I read the psalm on Wednesday. So ein wunderschöner Psalm. Ich habe ihn am Mittwoch gelesen. In my private time, my quiet time. In meiner stillen Zeit mit and Gott. And I just wrote, wow, wow, wow, wow. Und ich habe einfach wow aufgeschrieben in mein Tagebuch. And I thought, Sunday's message. Und ich habe mir gedacht, das ist die Botschaft für Sonntag. Just listen to this psalm. Hört euch einfach mal diesen Psalm an. The Psalm of Asaph. Der Psalm Asaphs. The mighty one, God the Lord, speaks. Der mächtige Gott, Jahwe, hat geredet. And summons the earth from the rising of the sun to the place where it sets. Und die Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. From Zion, perfect in beauty, God shines forth. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Our God comes and will not be silent. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. A fire devours before him. Feuer frisst vor ihm her. And around him a tempest rages. Und rings um ihn stürmt es gewaltig. Verse 4. He summons the heavens above. Er ruft Himmel und Erde. And the earth, that he may judge his people. Dass er sein Volk richten wolle. Gather to me my consecrated ones. Versammelt mir meine Heiligen. Who made a covenant with me by sacrifice. Die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. And the heavens proclaim his righteousness. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit. For God himself is judge. Denn Gott selbst ist Richter. Selah. Selah. Which just means think about it for a moment. Und das bedeutet, denk einfach mal drüber nach. God himself is judge. Gott selbst ist Richter. Not us. Nicht wir. Not me. Not nicht you. Ich. Nicht du. God himself. Gott ist Richter. Selah. Selah. Just think about it. Denk darüber nach. Hear, O my people, and I will speak. Höre, mein Volk, lass mich reden. O Israel, and I will testify against you. Israel, ich will wider dich zeugen. I am God, your God. Ich bin Gott, bin dein Gott. I do not rebuke you for sacrifices or burnt offerings. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an. Which are ever before me. Sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. I have no need of a bull from your stall or goats from your pens. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. For every animal in the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. Denn alles Wild im Wald ist mein, und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde ist mein. If I were hungry, I would not tell you. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts davon sagen. For the world is mine and all that is in it. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Do I eat the flesh of bulls and drink the blood of goats? Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Sacrifice thank offerings to God. Fulfill your vows to the Most High. Opfere Gott Dank. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. In the New Living Translation, what I want instead is true thanks. Und die Neues Leben Bibel sagt, was ich wirklich will, ist echter Dank. And call upon me in the day of trouble. Und rufe mich an in der Not. And I will deliver you. So will ich dich erretten. And you will honor me. Und du sollst mich preisen. New Living Translation. Trust me in your times of trouble. Vertraue auf mich in deinen schwierigen Zeiten. But to the wicked. Zu dem Gesetzlosen aber spricht Gott. Zu dem Gottlosen. To those independent of God. Zu denen, die unabhängig sind von Gott. God says. Spricht er. What right have you to recite my laws and to take my covenant on your lips? Was hast du meine Satzungen herzusagen und meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? New Living Translation. Die Neues Leben Bibel. Recite my laws no longer and do not pretend that you obey them. Rezitiere mein Gesetz nicht mehr und tu nicht so, als ob du mir gehorsam wärst. Verse 17. Vers 17. You hate my instruction and cast my words behind you. Du hast ja die Zucht gehasst und hinter dich geworfen, meine Worte. New Living Translation. You refuse my discipline and treat my law like trash. Oder du weist meine Disziplin zurück und erachtest mein Gesetz wie Müll. When you see a thief, you join with him. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm. You throw in your lot with adulterers. Und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. You use your mouth for evil and harness your tongue to deceit. Deinen Mund lässtest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. New Living Translation. Your tongues are full of lies. Eure Zungen sind voller Lügen. You speak continually against your brother and slander your own mother's son. Du sitzest und redest wieder deinen Bruder, deiner Mutters Sohn verleumdest du. These things you have done and I kept silent. Das tust du und ich schweige. You thought I was altogether like you. Da meinst du, ich sei so wie du. New Living Translation, you thought I didn't care. Oder du dachtest, ich kümmere mich nicht darum. But I will rebuke you. Aber ich werde dich zurechtweisen. And accuse you to your face. Und werde es dir vor Augen stellen. Consider this, you who forget God. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset. Or I will tear you to pieces. Damit ich euch nicht hinraffe. With none to rescue. Und kein Retter ist da. New Living Translation. Neues Leben. Repent all of you who ignore me. Tut Buße, ihr, die ihr mich ignoriert. Last verse. Und der letzte Vers. But giving thanks is a sacrifice that truly honors me. Wer Dank opfert, der preiset mich. If you keep to my path, I will show you the salvation of God. Und wenn du auf meinem Weg bleibst, werde ich dir die Rettung Gottes zeigen. What is the opposite of complaining and murmuring? Was ist das Gegenteil davon, sich ständig zu beschweren und zu murren? But giving thanks. Es ist der Dank. In everything give thanks, for this is God's will. In allen Dingen sag Dank, denn das ist der Wille Gottes. 1 Thessalonians 5:18. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Do we do it? Tun wir das? No. Nein. Do any of us do it? Macht das irgendwer von in uns? Everything? In allen Dingen Dank sagen? No. Nein. None of us can do it. Keiner von uns macht das. By the grace of God, durch die Gnade Gottes können wir es uns wünschen und wir können es immer kleiner und kleiner werden lassen, diese Rebellion, bis an den Tag, an dem wir sterben. We are rebellious by nature. Wir sind von Natur aus rebelliös. I wrote in my journal, und ich habe in mein Tagebuch aufgeschrieben, Lord, teach me to give thanks in everything, every day. Herr, lehre mich wirklich, in allen Dingen jeden Tag Dank zu sagen. It can only be by his grace. Es kann nur geschehen durch seine Gnade. It can only be the effect of God drawing so near to me. Es kann nur dadurch kommen, dass Gott sich mir so sehr naht, and God showing himself to me, und dass Gott sich mir so sehr offenbart, that I so don't want to grieve this presence, dass ich seine Gegenwart einfach so sehr nicht verscheuchen möchte, that I'm guarding my tongue, dass ich wirklich auf meine Zunge just achte, because I sense God is so near, einfach nur, weil ich merke, dass Gott jetzt so nahe ist. But just to walk through the day, und einfach nur durch den Tag durchgehe, independent of God, und ganz unabhängig von Gott and just lebe, to think, well, I'll guard my tongue, and und mir denke, naja, ich passe auf, was ich I'm sage. A good person. Ich bin ein guter Mensch. I'm not so bad. So schlecht bin There's ich gar nicht. Worse than me. Es gibt Menschen, die sind viel schlechter als ich. I'm okay. Das passt schon bei mir. Are you sure? Ist das wirklich so? Are you everything? Are we everything God wants us to be? Sind wir all das, was Gott für uns haben möchte? Are we ready to stand before him? Sind wir bereit, vor ihm zu stehen? If we began to hear trumpets, wenn wir dann hören, wie die Posaunen anfangen and zu blasen, for some reason it was delayed. Und aus irgendeinem Grund hat sich das verzögert. It's not in the scripture, but somehow an angel appeared. Aber es steht jetzt nicht in der Schrift, aber nehmen wir mal an, ein Engel erscheint. This is not in the scripture, but it's God's will. Und er sagt, das ist jetzt nicht aufgeschrieben, aber das ist der Wille Gottes. In a moment, in a twinkling of an eye. In einem Augenblick. Jesus is going to come. Wird Jesus wiederkommen? It's going to happen in 3 minutes. In 3 Minuten ist es soweit. What would you do in those 3 minutes? Was würdest du in diesen 3 Minuten tun? If you knew it was coming. Wenn du wüsstest, jetzt ist es soweit. What would you do? Would you run across the room to somebody and say, "I'm so sorry"? Was würdest du machen? Würdest du durch den Saal laufen und dich bei jemandem entschuldigen? 3 people last week came again and said, "I am rebellious." 3 Menschen sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich lebe in Rebellion. These are mature believers. Und das sind aber sehr reife Christen. That's 4 in 2 weeks. Also 4 in 2 Wochen. Mature believers. Sehr reife Christen. I have rebellion in my heart. Gesagt, ich habe Rebellion in meinem Herzen. Bete für mich. I don't want rebellion in my heart. Ich möchte nicht diese Auflehnung in meinem Herzen haben. I want to spend time with God every single day. Ich möchte jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. I want to read a chapter of his word every single day for the rest of my life. Ich möchte gerne ein Kapitel aus seinem Wort jeden Tag meines Lebens lesen. And I want to make that chapter mine. Und ich möchte dieses Kapitel zu meinem Kapitel machen. I don't want to just read the word and not think about it. Ich möchte nicht einfach nur das Wort lesen und nicht wirklich darüber nachdenken. Ich möchte darüber meditieren. And say, God, is this chapter speaking about me? Und Gott fragen, spricht dieses Kapitel jetzt über mich? Is about me. Every chapter. Jedes einzelne Kapitel, es spricht auch von mir. I don't want to live my life having been ignorant of what God says. Und ich möchte nicht mein Leben gelebt haben und das, was Gott gesagt hat, missachtet. In James chapter 3. In Jakobus Kapitel 3. Verse 15, it speaks about the wisdom from below. Vers 15 spricht es die Weisheit, die von unten kommt. And this wisdom from below is first earthly. Und diese Weisheit, die von unten kommt, ist in erster Linie zuerst irdisch. And then it's sensual. Und dann ist sie sinnlich. And then it's demonic. Und dann ist sie dämonisch. Let's apply this to this theme of rebellion. Und das kann man auch anwenden auf dieses Thema der Rebellion. My speech. Meine Rede is first earthly. Ist zunächst einmal irdisch. My wife, blah, blah, blah. My husband, blah, blah, blah. My job stinks, blah, blah, blah. Mein Ehemann, mein Job. Just like your mouth is like a garbage can. Und dann, der Mund ist wie so ein Mistkübel. It moves from earthly to sensual. Und dann geht's vom Irdischen zum Niedrigen. It gets in the emotion. Und es geht dann wirklich in die Gefühle hinein. It begins to turn into bitterness. Und es verwandelt sich in eine Bitterkeit. The Hebrew word for rebellion. Das hebräische Wort für Rebellion comes from the word bitterness. Stammt aus dem Wort Bitterkeit. Same root. Hat die gleiche Wortwurzel. You have your own earthly confession. Du hast dein eigenes, dein irdisches Bekenntnis. It begins to affect your emotions. Es beginnt sich in deinen Gefühlen zu verankern. You walk around with displaced anger. Du gehst herum und bist ärgerlich, aber der hat nichts mit der Situation zu tun. Du bist immer auf irgendwen irgendwie wütend, obwohl die das gar nicht verdient haben. Where did that begin? Und die Frage ist, wo hat das angefangen? It began with independence of God's thoughts. Es begann damit mit Unabhängigkeit von den Gedanken Gottes. And then it ends in the demonic. Und dann endet es im Teuflischen. Rebellion is a spirit. Die Rebellion ist ein Geist. We're not talking about revolution. Ich spreche jetzt nicht von Revolution. Jesus was the greatest revolutionist. Jesus war der größte Revolutionär. Er hat sein Leben gegeben, damit wir von Tyrannei befreit werden. Und Paulus war auch so ein Revolutionär. He set the Gentiles free. Er hat die Heiden freigesetzt von ihrem Götzendienst. All kinds of evil. Alle möglichen bösen und schlechten Dinge, die passierten. Und er hat sein Leben dafür hingegeben. Und Petrus war auch so ein Revolutionär. Und wir sollten auch Revolutionäre sein. Aber nicht Aufrührer. Niemals ein Rebell sein. Wie übt man sich in dieser Gottseligkeit, dieser Frömmigkeit? In Psalm 50 stand das. You hate my instruction. Ihr hasst meine Anweisungen. And you cast my word behind you. Und ihr werft mein Wort hinter euch. Call on me when you were in trouble. Ruft mich an, wenn ihr in der Not seid. Are you in trouble tonight, today? Bist du heute in einer Not? Draw near to God. Dann nahe dich Gott. Is 15 minutes a day? Sind 15 Minuten am Tag so unmöglich? Is it so impossible? Ist es wirklich so unmöglich? One person left the service. Eine Person ging aus dem Gottesdienst. Two people left the service about a month ago. Oder zwei eigentlich vor einem Monat. I got an email from one. Und eine Person hat mir dann ein E-Mail geschrieben. And he's been a believer 25 years. Und seit 25 Jahren ist er and gläubig. He said, that message changed my whole life. Und hat gesagt, diese Botschaft hat mein ganzes Leben verändert. About spending an hour with God. Und es ging darum, eine Stunde mit Gott zu verbringen. About 2 months ago. He's 24 days behind me. Und er hat auch angefangen und ist 24 Tage hinter mir. He always says that. I'm always 24 days behind also, ich bin immer 24 Tage hinter he's dir. A businessman. Er ist ein Geschäftsmann. He said, that has changed my entire life. Und er hat gesagt, hat wirklich mein komplettes Leben verändert. And the person he left with und die Person, die mit ihm was ging, also a believer. War auch ein Gläubiger. And the other person said, wow, what legalism. Und die andere Person ist rausgegangen und hat gesagt, Wahnsinn, was für eine Gesetzlichkeit. Two responses. Und das sind zwei Antwortmöglichkeiten. One saw it as the law. Der eine hat es als Gesetz gesehen. And one saw it as the most life-transforming thing ever. Und der andere hat es als das lebensveränderndste überhaupt empfunden. So here's my question. Und hier ist meine Frage. For all that God has done for us, um all der Dinge willen, die Gott für uns getan hat, is it really so hard? Ist es wirklich so schwierig, to find 15 minutes out of 24 hours, aus 24 Stunden 15 Minuten Zeit zu finden, to draw near to God? Um sich Gott zu nahen? Is it so impossible? Ist es wirklich so unmöglich? Oder, and I'll close with this, und damit würde ich gerne schließen, is it a form of rebellion? Oder ist es eine Art der Rebellion? What are you afraid of? Wovor fürchtest du dich? Afraid you're gonna read something that might convict you? Hast du Angst davor, dass du etwas lesen könntest, was dich von irgendetwas überzeugt? Is there something in your life that's so independent of God you can't risk being in His presence for 15 minutes? Gibt es irgendwas, das so unbedingt losgelöst sein muss von Gott, dass du das nicht riskieren kannst, 15 Minuten in seiner Gegenwart zu sein? This is my prayer this morning. Und das ist mein Gebet heute Morgen. That we would be a different church. Dass wir eine andere Gemeinde werden würden. That God would shake our foundation as individuals. Dass Gott das Fundament als Individuen wirklich erschüttert. That every single person in this room and in our church. Dass jede einzelne Person in diesem Saal, in dieser Gemeinde, would find some rebellion somewhere to repent of. Eine Rebellion in seinem Leben findet, von der sie Buße tun kann. Against children or against something. Irgendetwas. Against foreigners. Gegen Kinder oder gegen Ausländer. Against being honest. Gegen die Ehrlichkeit vielleicht. You're not perfect. None of us are. Du bist nicht perfekt. Keiner von uns ist vollkommen. It's in every one of us. Und es steckt in jedem von uns. Would you pray with me? Würdest du heute Morgen mit mir beten? Would you be willing to get on your knees and ask God? Wärst du bereit, auf deine Knie zu gehen und Gott um etwas zu bitten? If you keep thinking of somebody else, und wenn du ständig an jemand anderen denken musst, that's the rebellion. Dann ist das wahrscheinlich die Rebellion. And just say, God, there it is. Und dann kannst du auch sagen, Gott, da ist sie. This is my rebellion. Das ist meine Rebellion. I just can't get other people out of my mind. Ich kann nicht aufhören, ständig an andere zu denken. Let's all go before God. Wir wollen uns alle einfach vor Gott kommen und Gott bezüglich unseres Lebens fragen. Let's bow before our Lord. Lasst uns wirklich knien vor unserem Herrn. Amen. Let's pray. Und wir wollen beten. Okay, Father, bless this time we pray. Vater, ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte ich.